Es war ein herrlicher Sommertag. Die Luft war trocken und heiß. Am strahlend blauen Himmel waren nur ein paar weiße Wattewolken zu sehen. Ein sicheres Zeichen dafür, dass es schön bleiben würde. Ivy lag auf einer Isomatte am Ufer eines Flusses im Schatten einer alten Eiche und blinzelte durch die Blätter des großen Baumes. Sacht bewegten sich die Äste im Wind und das Rascheln der Blätter klang beinahe wie eine Melodie. Ivy schloss die Augen und spürte den warmen Lufthauch in ihrem Gesicht. Und fast war es, als ob sich das leise Plätschern des Flusses und das Rauschen in der Eiche zu einem Summen vermischte, je länger sie zuhörte. Und Ivy kam es vor, als könnte sie ganz leise und von weit her so etwas wie Worte verstehen. Ivy, komm. Ivy, Ivy. Willst du wissen, was wirklich geschieht, was zwischen Himmel und Erde passiert? Willst du dabei sein, dann lass dich drauf ein. Magisches Dreieck. Logo und Checker und Ivy dazu. Sie lassen nicht locker, sie geben keine Ruhe. Was ihnen fehlt, das bist nur noch du. Magisches Dreieck. Freundschaft erleben, alles geben. Was geht ab? Komm, check doch.